einzige du, die mit den Flammen unendlicher Lieb ich umfasse, die ich nie lasse. Sage mir, kannst du das Beben, kannst du's verdammen, dies ewige mächtige Streben, dies ewige mächtige Streben. Dich gefunden, dich umwunden, tausendfach knüpfen die Banden, rastlos getrieben, von Flammen, die lodernden brannten, von Flammen, die lodernden brannten. Liebe belebte, ja, er ist offen, der Himmel, den ich mir erstrebte, der Himmel, den ich mir erstrebte.